Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber Cooper hat, glaube ich, sowas gesagt. Ich habe Tee gemacht und bin dann hinausgegangen, um Sir William hereinzuholen. Und da war er schon nicht mehr zu finden. Nein, gehört habe ich nichts. Aber ich muss sagen, schon wie ich in den Garten kam, habe ich gewusst, irgendetwas stimmt nicht. Wieso? Ja, so dumm es klingt, ich hatte Angst. Ich könnte nicht sagen, warum. Ja, naja, wir dürfen uns nicht zu lange aufhalten, Mrs. Milner, aber wenn Sie kurz noch mit uns zum Obstgarten kämen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Zum Obstgarten? Ja. Ja, bitte, sehr gerne, natürlich. Nur einen Blick, aber ziehen Sie doch besser Ihren Mantel. Ja, wir können ja gleich durch die Küche gehen, wenn Sie mitkommen wollen. Das sind die Rosenbeete, an denen Cooper an dem Nachmittag gearbeitet hat. Der Obstgarten liegt dort hinten. Hier, kommen Sie diese paar Stufen hier hinauf. Durch die kleine Gittertüre. So, hier entlang. Nach Ihnen, Miss Lomax. Und was kann ich Ihnen hier zeigen, Dr. Goach? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Ja, bitte. Mrs. Milner? Ja? Da drüben rechts, direkt vor der Baumgruppe, sehen Sie? Ja. Da ist doch eine Grube, nicht wahr? Ach, das Loch da im Boden. Ja? Gehen wir mal hin. Das sieht wie eine Kompostgrube aus. Ja. Nur, dass Kompostgruben meist etwas tiefer sind, oder? Verbrennt Cooper hier vielleicht Unkraut und Abfälle, Mrs. Milner? Aber nein. Cooper verbrennt doch nichts hier im Obstgarten. Oh, aber da fällt mir ein, dass auch Cooper vor ein paar Tagen etwas davon gesagt hat. Ich habe aber gedacht, ein Hund hätte vielleicht hier gegraben oder Maulwürfe wären es. Und dass es so groß ist, davon hatte ich keine Ahnung. Beinahe 2 Meter Durchmesser, nicht? Wissen Sie sicher, dass Cooper dieses Loch nicht gegraben hat? Beschwören kann ich es nicht, aber ich glaube kaum. Das scheint aber Asche zu sein da unten, als wäre hier doch etwas verbrannt worden. Ja, ja, und es riecht doch so komisch. Ja, ich habe es auch gerade gemerkt. Das riecht nach, ja, nach was nur? Teer. Richtig, Teer, ja, es riecht nach Teer. Den Eindruck hatte der Inspektor vorhin auch. Aber wenn Cooper dieses Loch nicht gegraben hat, wer dann? Oh, ich glaube, das ist das Telefon. Entschuldigen Sie mich bitte. Natürlich. Brauchen Sie mich noch einmal hier draußen, Dr. Gold? Nein, danke, Mrs. Milner. Wir kommen gleich nach. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Im Augenblick nicht, Mrs. Milner. Vielen Dank nochmal für den Tee und all Ihre Hilfe. Jemand sehr ungeduldiger muss das gewesen sein am Telefon. Er hatte schon wieder eingehängt. Ja, meine Schuld, tut mir leid. Naja, wird es schon noch einmal versuchen. Ob es vielleicht der Inspektor war? Ja, möglich. Ach, Mrs. Milner, falls Inspektor Adams anrufen sollte, würden Sie bitte sagen, dass ich Miss Lomax jetzt nach Hause bringe? Dort kann er mich in ein paar Minuten erreichen. Ja, gerne, Sir. Ob Cooper wohl noch bei Ihnen im Garten arbeitet? Vielleicht. Meist bleibt er 2 oder 3 Stunden. Warum? Ich hoffe, er kann mir vielleicht etwas mehr über die Grube in Sir Williams Obstgarten sagen. Ist das so wichtig? Das weiß man nicht. Oh, wir sind da. Schnell davon fährt Cooper eben auf dem Fahrrad weg. Moment. Es ist gut, er hat uns gesehen. Cooper? Cooper, Moment mal! Ach, Sie sind's, Miss Lomax. Ich habe alles fertig gemacht. Jetzt fahre ich zum Essen nach Hause. Eine Frage, Cooper. Tut mir leid, Sie aufzuhalten. Wir waren gerade bei Mrs. Milner. In Sir Williams Obstgarten ist ein großes Erdloch. Oh, ob da ein Loch ist. Das ist auch noch eine Nuss zum Knacken. Sie haben das also nicht gegraben? Ich bestimmt nicht, Miss. Ich habe keine Ahnung, wer da gebuddelt hat. Wann haben Sie es zum ersten Mal gesehen? Das muss vorgestern gewesen sein. Ja, am Tag nach der Sache mit Sir William. Vorher war da bestimmt nichts. Hat Sir William außer Ihnen noch jemand im Garten beschäftigt? Nein, nein. Den Garten mach nur ich. Schon seit er hierher gekommen ist. Da kommt mir niemand rein. Wer hat dann die Grube gegraben? Ja, das möchte ich auch wissen. Ich denke mir, vielleicht hat jemand ein paar Kubikmeter Humus gebraucht, um sich dort einfach was geholt. Weiß der Himmel nur, wie er den Weg geschafft hat. Kannst mir nicht vorstellen. Vom Schubkarren habe ich nirgends Spuren gesehen. Tja. Danke, Cooper. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Hallo? Ogden 239. Inspektor Adams hier. Ist Dr. Goach bei Ihnen, Miss Lomax? Ja, einen Augenblick, Inspektor. Für Sie, Dr. Goach. Danke. Hallo, Inspektor. Ich habe schon versucht, Sie bei Sir William zu erreichen. Sie waren aber gerade weggefahren. Haben Sie etwas gehört über Professor Lomax? Ja und nein. Jemand, auf den seine Beschreibung passt, ist am Bahnhof in Ogden gesehen worden und soll den Zug nach Nottingham bestiegen haben. Den Mittagszug? Ja. Naja, aber der fragliche Gepäckträger, der kann ja auch nur ganz vage Auskunft geben. Vielleicht ist das eine völlig falsche Fährte. Wollen Sie sie verfolgen? Das werden wir wohl müssen. Ist der einzige Anhaltspunkt bisher. Ach so, und dann habe ich Ihnen noch eine Nachricht zu bestellen. Von wem? Von einem Dr. Reed, Heilanstalt der Grauen Brüder. Ja, was lässt er mir sagen? Augenblick. Na, das muss er das hier irgendwo aufgeschrieben haben. Ja, Zustand, David Ross, wesentlich besser, könnte heute vernehmungsfähig sein. Na ja, immerhin etwas. Vielleicht ist doch alles nicht ganz so hoffnungslos. Was, Inspektor? Wo ist denn diese Anstalt? Gleich außerhalb Nottingham, an der Straße nach Cantham. Wollen Sie hinfahren? Ja. Und wenn Sie mich mitnehmen, dann könnten wir zusammenfahren. Gerne, ja. Falls Lomax wirklich nach Nottingham gefahren ist, dann will ich jedenfalls gleich einmal dort nachforschen. Mhm. Wo können wir uns treffen? Am Marktplatz, bei der Uhr. Gut, ja, in 20 Minuten. Wiedersehen. Wusste etwas über meinen Vater? Nichts Bestimmtes. Aber jemand, auf den seine Beschreibung passt, ist in den Zug nach Nottingham eingestiegen. Der Inspektor will jetzt dort nachforschen. Es kann natürlich völlig vergeblich sein. Fahren Sie auch hin? Ich fahre in die Anstalt zu Ross. Ah. Ja. Ich habe nämlich eben erfahren, dass es ihm besser geht. Vielleicht kann ich noch heute mit ihm sprechen. Sie sollten wohl lieber hierbleiben. Dr. Goach. Ja? Ja, ich bin immer noch ganz entsetzt darüber, wie unfreundlich ich gestern zu Ihnen war. Meine eigene Schuld. Wenn ich eine so taktlose Bemerkung über Ihre Arbeit mache, aber derartige Gelehrtheit vermutet man natürlich nicht so ohne weiteres bei einer so hübschen jungen Dame. Ein Tweedrock mit flachen Absätzen und Hornbrille wäre ich Ihnen wohl lieber, was? Das habe ich nicht behauptet. Sehen Sie, schon wieder eine voreilige Schlussfolgerung. Ja, ich weiß. Eine meiner schlechten Angewohnheiten. Bestimmt die einzige. Machen Sie sich nicht so viel Sorgen um Ihren Vater. Es wird sich alles aufklären. Die Hauptwache ist dort um die Ecke, wenn Sie mich hier absetzen könnten, Dr. Goach. Und vielen Dank auch. Aber was denn? Es war mir ein Vergnügen, Sie mitzunehmen, Inspektor. Ach, übrigens noch eins. Ja? Ich habe mit Cooper über diese Grube gesprochen. Ah, Sie meinen das Kompostloch in Sir Williams Obstgarten? Ja, ja. Aber ob es ein Kompostloch ist, bin ich gar nicht mehr so sicher. Cooper weiß nichts darüber. Na, irgendjemand muss es ja gegraben haben. Sicher. Aber wer? Kein Schimmer. Hat Mrs. Milner auch nichts dazu sagen können? Nein. Also ein weiteres Rätsel für Ihre Sammlung. Wissen Sie, Dr. Goach, als Scotland Yard Sie gestern zu uns herausgeschickt hat, da war ich ehrlich gesagt etwas verschnupft. So. Naja, man hat doch schließlich auch seinen Stolz. Aber jetzt bin ich nur noch heilfroh. So, vielen Dank. Fahren Sie direkt zur Anstalt jetzt? Ja, ich darf mir keine Gelegenheit entgehen lassen, Ross zu sprechen. Er muss Sir William immerhin gut gekannt haben. Aber ich will versuchen, hier alle Hebel in Bewegung zu setzen, um Professor Lomax zu finden. Ja, gut. Ach, Inspektor, ja? Falls Sie etwas erfahren, rufen Sie doch Miss Lomax an. Ich habe ihr versprochen, Sie auf dem Laufenden zu halten. Aber selbstverständlich benachrichtige ich Sie. Tag, Dr. Deutsch. Ah, Dr. Wie. Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ, aber gerade als Sie ankamen, wurde ich zu einem Patienten gerufen. So geht es hier dauernd. Wollen Sie gleich zu Ross hinauf? Ja, aber gern. Kommen Sie. Hier ist der Lift. Ich muss ja sagen, Dr. Ried, ich war ganz erstaunt, schon jetzt von Ihnen zu hören. Ross muss sich offenbar überraschend schnell erholt haben. Tja, ob er sich wirklich erholt hat, das möchte ich noch dahingestellt sein lassen. Ach so. Aber er ist ohne Zweifel wieder klarer bei Verstand. Er hat um die Morgenzeitung gebeten. Er ist auch lebhafter und der Tag ist ohne Zwischenfall verlaufen. Aber ganz zufrieden bin ich allerdings nicht. Wie meinen Sie das? Ja, ich habe das Gefühl, er bemüht sich, einen guten Eindruck zu machen. Das kann auch ein etwas gefährliches Zeichen sein bei derartigen Patienten. Die Ruhe vor dem Sturm. Nach Ihnen. Danke. Haben Sie ihn schon ein wenig ausgefragt? Nein, nur die üblichen Erkundigungen. Schlaf, Appetit und derartiges. Ich nahm an, dass Sie so bald wie möglich kommen würden und wollte ihn nicht unnötig ermüden oder eine Erregung riskieren. Nicht? Ja, ja, ja. Und er selbst hat auch keine Erklärung für sein merkwürdiges Verhalten gegeben. Nein. Bei der zweiten Visite heute dachte ich schon, ich hätte mich doch vielleicht in meiner anfänglichen Diagnose getäuscht. Es liege eben doch eine schwere Störung vor. Nicht? Tatsächlich? Ja. Als ich ins Zimmer kam, las er Zeitung. Er war ganz vertieft in einen Bericht über Sir William Spaceys Verschwinden. So? Ja, und dann murmelte er etwas von Schutz. Beschützen solle man ihn. Wir seien alle in Gefahr. In Gefahr? Ja. Also ich bin nach Möglichkeit darauf eingegangen. Als er fragte, würden Sie es arrangieren, Herr Doktor, dass ich den Ministerpräsidenten sprechen kann? Wenn ich es Ihnen beweise, habe ich natürlich ja gesagt. Und daraufhin hat er sich auch beruhigt. Aber das Ganze, das war schon recht befremdlich. Schauen Sie, das ist sein Zimmer dort am Ende des Gangs. Was ist los, Dr. Reed? Die Türe lässt sich nicht öffnen. Zugeschlossen? Nein, von innen kann man sie gar nicht zuschließen. Verbarrikadiert scheinbar. Na ja, er muss Möbel vor die Tür geschoben haben. Ross! Ross! Sind Sie da? Machen Sie die Tür auf. Kommen Sie, seien Sie vernünftig. Was soll denn das? Vielleicht hat er wieder einen Anfall. So hat er sich noch nie benommen. Naja, man lernt nie aus. Da wird uns nicht anders übrig bleiben als Gewalt. Passen Sie auf, Vorsicht. Weg ist er. Das Zimmer ist leer. Ja. Er muss zum Fenster hinaus und die Feuerleiter hinuntergestiegen sein. Ja, seine Sachen hat er mitgenommen. Nichts mehr im Schrank. Gott nochmal, ich muss ihn so dringend sprechen, ob er schon weit weg ist. Ach, das glaube ich nicht. Er ist gerade erst fort, vielleicht sogar noch im Park. Naja, jetzt aber schnell. Haben Sie eine Spur, Dr. Reed? Nein, beim Pförtner am Haupttor ist er nicht vorbeigekommen. Gibt es noch einen zweiten Ausgang? Naja, durch den Lieferantenhof hinter dem Haus. Ach ja! Ja, hier lang, kommen Sie her! Dort ist er, da! Wo? Da fährt er ab! Ach, Sie haben seinen kleinen Lieferwagen gestohlen. Sind Sie sicher, es ist Ross? Absolut sicher. Er ist auf die Straße nach Nottingham mit einem gebogen. Und wo ist denn Ihr Wagen? Er steht da vorne, es ist nicht das letzte Modell, aber vielleicht holen wir ihn noch ein. Nein. Spotten ist eine schnurgerade Strecke. Er muss noch vor uns sein. Tja, aber er hat einen ganz schönen Vorsprung. Da. Da sehe ich, glaube ich, einen Wagen. Ja, ja, das ist unser Lieferwagen. Großartig. Aber was bedeutet das Licht da weiter vorn? Wo? Da. Ach so, das? Ach, das ist ein Bahnübergang. Unbewacht, ohne Schranken. Wir haben Glück. Ich glaube, wir kriegen ihn. Da kommt ein Zug. Jetzt muss er anhalten. Abstoppen, du Demi. Da muss er ja, wenn er den Zug sieht. Dann fährt er eher noch schneller. Er kann ja nicht mehr hinüber. Na, offenbar versucht er es aber. Das ist doch was Irrsinniges. Das schafft er nie. Geschafft. Gerade noch. Meine Herren, um Haaresbreit. Aber wir haben ihn verloren, fürchte ich. Jetzt kann er 3 verschiedene Straßen genommen haben. Ich bin überzeugt, er will nach Nottingham. Nur, tja, wenn wir ihn nun doch nicht näher einholen können, sollte ich Sie vielleicht erst zur Klinik zurückbringen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Fahren Sie weiter. Ich finde schon jemanden, der mich zurückbringt. Ich steige hier aus. Dr. Reed, ja? Tun Sie mir bitte einen Gefallen. Rufen Sie Inspektor Adams auf der Polizeihauptwache in Nottingham an. Sagen Sie ihm, was vorgefallen ist und dass ich auf dem Weg zu ihm bin. Ja, aber gern. Und geben Sie ihm bitte auch die Beschreibung des Lieferwagens durch. Gut, ich rufe ihn so rasch wie möglich an. Wiedersehen. Wiedersehen. Donnerwetter, das war aber schnelle Arbeit, Dr. Gotsch. Hat Dr. Rietz Sie angerufen, Inspektor? Ja. Von Lomax leider nichts Neues, aber Ihr Freund Ross, der ist vor etwa 15 Minuten in Nottingham eingetroffen. Ah, Woher wissen Sie das? Ich habe sofort auf den Anruf hin die Beschreibung des Lieferwagens durchgegeben. Ross hat an einer Tankstelle kurz vor der Stadt angehalten und getankt und Zigaretten gekauft. Aha. Und eben kam ein Bericht herein, dass ein Lieferwagen des beschriebenen Typs in der Nähe der Lansing Road gesehen worden ist. Lansing Road? Ja, kennen Sie die? Moment mal, den Namen habe ich doch schon gehört. Ja, natürlich. Das ist ja die Adresse, die Miss Lomax mir gegeben hat. Ross' Adresse. Lansing Road Nummer 17. Na dann aber los. Vielleicht schnappen wir ihn dort. Aber weil er bei den grauen Brüdern fortgelaufen ist, da können wir doch nicht festnehmen, Inspektor. Er war doch nicht in geschlossener Anstaltsbehandlung. Ach so. Ah, zu blöd. Ja, aber er hat den Lieferwagen gestohlen, oder nicht? Zum Verhör mitnehmen können wir ihn also auf jeden Fall. Inspektor, Mr. Ross war da. Vor 5 Minuten ist er wieder weggefahren. Was wollte er denn? Seine Sachen wollte er holen. Aber weil es doch hieß, er müsse längere Zeit in Behandlung bleiben, da habe ich alles zusammengepackt und zur Universität geschickt. Seine Zimmer sind inzwischen an anderen Studenten vermietet. Hat er Ihnen gesagt, wo er hin wollte? Nein. Als er hörte, dass seine Koffer und Sachen nicht mehr da sind, da ist er gleich wieder weiter. Wahrscheinlich zur Universität. Aber ob um die Zeit dort noch jemand finden wird. Inspektor, der Lieferwagen. Da hinten steht er, am Sportplatz. Stimmt, das ist er. Ja, da steht's ja, Anstalt der Grauen Brüder, sehen Sie? Da muss er also hier irgendwo in der Universität sein. Sind Ihre Leute schon unterwegs? Ja, ich habe eben mit der Zentrale gesprochen. Sie müssten jeden Augenblick kommen. Warum Ross wohl hier geparkt hat und nicht weiter oben an der Auffahrt? Das ist wirklich merkwürdig. Sehen Sie, da hinten, da ist doch jemand. Wo denn? Dort bei den Garderoben, an dem kleinen Holzhaus. Da sehen Sie ihn nicht? Ja, richtig. Ja, das muss Ross sein. Kommen Sie, los, kommen Sie. Dieses Mal soll er uns nicht wieder durch die Lappen gehen. Zu dumm, dass ich keine Taschenlampe bei mir habe. Ist doch plötzlich stockdunkel geworden. Moment mal, Inspektor. Haben Sie was gefunden? Ja. Einen Zigarettenstummel, er brennt noch. Dann kann Ross nicht weit sein. Still. Was denn? Ich weiß auch nicht. Horchen Sie mal. Also ich kann nichts hören. Komisch, ich dachte, ich hätte... Da ist es wieder. Hören Sie es nicht? Doch, diesmal habe ich auch was gehört. Vom Sportplatz kommt es, von dort rechts. Aber es ist doch nicht zu sehen, wegen dieser blödsinnigen Hecke da. klingt fast wie ein Düsenflugzeug, nicht? Nein, das glaube ich nicht. Am Himmel ist doch nichts zu sehen. Ja, aber was zum Teufel soll es denn sonst sein? Inspektor, erinnern Sie sich an Coopers Beschreibung von dem Geräusch, als Sir William verschwand? Ein merkwürdiges Geräusch, sagte er. Naja, wie ein Schnellbohrer. Was war das? Vielleicht Ross? Hören Sie, schon wieder! Rasch, wir müssen zum Sportplatz! Ja, los, hier rum, schnell, hier irgendwo muss doch ein Durchgang sein. Hier, Dr. Goetz! Sehen Sie was? Nein, keine Menschenseele, weit und breit. Aber irgendjemand, irgendetwas war gerade hier. Wir müssen den Platz systematisch absuchen. Inspektor, fangen Sie hier an und nicht da. Wir treffen uns am anderen Ende. Ist gut. Inspektor! Inspektor! Ja? Kommen Sie mal! Haben Sie ihn gefunden? Nein. Aber etwas anderes. Hier. Was denn? Sehen Sie, da direkt vor uns. Eine Grube. Mein Gott, tatsächlich. Ist doch genau wie die in Sir Williams Obstgarten. Und da unten auf dem Grund sehen Sie mal, hier, die Asche, oder? Und wieder der gleiche Geruch. Teer. Was sagen Sie nun, Dr. Goetz? Für Theorien haben wir jetzt keine Zeit. Sobald Ihre Leute kommen, müssen Sie jeden Zentimeter hier unter die Lupe nehmen. Mit allen verfügbaren Mitteln. Ross hat vor wenigen Minuten diesen Sportplatz betreten. Das steht für mich fest. Er muss gefunden werden. Nichts zu machen, Dr. Goetz. Er ist und bleibt verschwunden. Die Hunde verlieren die Witterung, sobald sie den Sportplatz verlassen. Ja, wegen deiner von ihren Leuten, Inspektor. Was gibt's, Sergeant? Ich glaube, da drüben ist noch so eine Grube, Sir. Was? Kommen Sie, Dr. Goetz. Das müssen wir sehen. Da sehen Sie mal, Inspektor. Ja, stimmt. Eine zweite Grube. Ja. Aber diese hier scheint schon seit einiger Zeit zu bestehen. Wieso denn? Die Seitenränder sind schon etwas abgebröckelt vom Regen wahrscheinlich. Haben Sie zufällig ein Kuvert, weiß ich, Inspektor? Ich guck mal nach, Moment. Ich möchte mir etwas von dieser Asche mitnehmen. Aus dem Ding hier und aus der Grube da drüben auch. Dann fahre ich nach Ogden zurück. So spät noch? Ja. Weil ich mir auch noch aus der Grube in Sir Williams Obstgarten eine Probe holen will. Wie spät ist es, Inspektor? Beinahe 11. Mrs. Milner wird sicher schon im Bett liegen und schlafen. Wir brauchen sie ja nicht zu stören. Hoffentlich ist die kleine Gartentür auf. Bald komme ich mir hier schon wie zu Hause vor. Wollen Sie die Aschenproben analysieren lassen? Ja. Und was hoffen Sie festzustellen? Ja, wenn ich das wüsste, brauchte ich sie nicht analysieren zu lassen. Ich kann nur sagen, Dr. Goetz, also ich bin jetzt 25 Jahre bei der Polizei und ich habe wirklich genügend Anzeigen von hysterischen alten Jungfern mit blühender Fantasie bekommen. Also leicht ins Boxhorn jagen lasse ich mich nicht mehr, aber so eine Geschichte wie heute Abend, ja, das ist, ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Was kann das denn nur gewesen sein, dieses Geräusch auf dem Sportplatz? Lassen Sie mich erst einmal meine Aschenproben holen. Dann riskiere ich es vielleicht, eine Theorie aufzustellen. Was zum Teufel ist da los? Das war vor dem Haus, Mrs. Milner offenbar. Rasch, kommen Sie hier durch die Gartentür. Da ist sie, sie läuft auf das Tor zu. Mrs. Milner! Mrs. Milner, halt! Oh, Dr. Goetz! Herr Inspektor! Was ist denn los? Warum haben Sie denn so geschrien? Ich glaube, da ist ein Einbrecher im Haus. Was, ein Einbrecher? Ja, ich war gerade bei Bekannten im Ort und nun, eben wie ich heimkomme und wie ich die Haustüre aufsperre, da höre ich jemanden in Sir Williams Arbeitszimmer herumstöbern. Tatsächlich? Dann bleiben Sie hier, Mrs. Milner, wir sehen gleich mal nach. Die Tür dort, am anderen Ende ist es. Mrs. Milner hat recht, da drinnen ist jemand. Warten Sie, ich sehe nach, Doktor. Ja, wie Sie wollen. Was? Sie sind hier? Kommen Sie herein, Dr. Coach, damit ich Ihnen unseren Einbrecher vorstellen kann. Was? Nein, Professor Lomax. Guten Abend, Dr. Coach. Guten Abend, Inspektor. Also, so eine Überraschung, Professor Lomax. Und da sucht die halbe Polizeibelegschaft hier die Gegend dahin ab. Was nach mir? Warum denn? Ja, wo hielten Sie sich denn versteckt? Ihre Tochter war in großer Aufregung, als sie vom Dorf zurückkam heute Morgen und sie weg war. Wir haben das Oberste zu unterst gekehrt, um sie zu finden. Was soll das heißen? Helen hat meinetwegen die Polizei alarmiert. Natürlich wundert sie das. Hat sie sich denn eingebildet, ich sei verschwunden wie Sir William Stacy? Das ist wohl Mrs. Milner. Ja. Ihr haben sie auch einen schönen Schrecken eingejagt. Sie hat sie für einen Einbrecher gehalten. Moment, ich hole sie. Kommen Sie nur, Mrs. Milner. Wir sind im Arbeitszimmer. Haben Sie jemand gefunden? Ach nein. Nein, Professor Lomax. Was machen Sie denn hier? Ich wollte nur hören, ob es etwas Neues gibt über Sir William. Niemand meldete sich, als ich klingelte, aber ich sah, dass der kleine Garteneingang unverschlossen war und die Verandatür einen Spalt offen stand. Also... Was immer dieser Wind. Ach. Die Türe schnappt nämlich manchmal nicht richtig zu. Ich bitte sehr um Entschuldigung, wenn ich Sie erschreckt habe. Und ich dachte, ein Landstreicher wäre eingebrochen. Also die Tür würde ich nun aber wirklich schleunigst richten lassen. Ist es mir da einzuladen, braucht man die Herren Einbrecher ja auch. Na, und ob ich die richten lassen werde, gleich morgen früh hole ich mir jemanden herauf, bestimmt... Kann ich noch etwas tun für die Herren? Aber nein, Sie sind sehr liebenswürdig. Dankeschön, Mrs. Milner. Sie können sich ruhig hinlegen. Wir werden Sie bestimmt nicht stören. Der Inspektor und ich, wir haben noch einiges zu erledigen. Ja, dann. Vielen Dank. Oh ja, noch eines, Mrs. Milner. Bitte rufen Sie doch Miss Lomax an und sagen Sie ihr, dass der Herr Professor hier ist und dass er bald nach Hause geht. Ja, gerne, natürlich. Dankeschön. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid, Ihnen beiden so viel Mühe gemacht zu haben. Sie möchten also hören, wo ich heute gewesen bin. Ja, das würden wir sehr gerne hören, Professor. Einiges wissen wir ja bereits. Sie haben, nachdem Ihre Tochter heute Morgen ins Dorf gegangen war, Mrs. Milner angerufen und gefragt, ob Sie sich in Sir Williams Obstgarten umsehen dürften. Sie waren ja auch hier, denn Cooper, der Gärtner, hat Sie gesehen und... außerdem hat Inspektor Adams dort diesen Lederknopf gefunden. Es ist doch... ein Knopf von Ihrer Jacke, nicht wahr, Professor? Zum Verbrecher würde ich offensichtlich nicht sehr taugen, wie? Und schließlich sind Sie nach Nottingham gefahren, Herr Professor, stimmt's? Wie haben Sie denn das herausgebracht, Inspektor? Einer der Gepäckträger am Bahnhof glaubt, er habe Sie in den Zug einsteigen sehen. Professor, suchten Sie etwas Bestimmtes in Sir Williams Obstgarten? Und hatte der plötzliche Ausflug nach Nottingham irgendwelche besonderen Gründe? Gründe, ja. Aber keineswegs geheimnisvolle, wenn Sie das meinen. Ich bin seit Jahren mit Sir William befreundet. Natürlich beunruhigt mich sein Verschwinden. Wie ich ihn kenne, würde er nie, ohne jemandem etwas zu sagen, einfach auf- und davongehen. Deswegen wollte ich mich einmal selber umsehen, ob sich nicht doch Hinweise hier finden, zumal da hinten im Garten aus seiner Mütze gelegen haben soll. Ja. Konnten Sie etwas entdecken, Professor? Ich weiß nicht recht. Gefunden habe ich etwas, ja, aber ob es ein Hinweis ist... Na, was ist es, Herr Professor? Etwa 10 Meter vom Zaun entfernt vor einer kleinen Baumgruppe ist ein Loch im Rasen. 2 Meter im Durchmesser, schätze ich, und 75 Zentimeter tief. Ach ja, die Grube? Sie haben sie schon gesehen? Ja, heute Morgen. Wir haben uns gleich bei Cooper danach erkundigt. Und, was sagt er? Nun, er konnte sich auch nicht erklären. Bemerkte hat er es zum ersten Mal am Tag nach Sir Williams Verschwinden. Interessant. Ja, ich habe noch etwas dort entdeckt. Es ist zwar schon spät, aber wollen Sie noch einmal mit mir hinauskommen? Ja, natürlich gern. Bitte gehen Sie voraus, Herr Professor. Kommen Sie, Herr Doktor. Herr Inspektor, kommen Sie hier entlang. Ich habe den Eindruck, Professor Lomax glaubt, etwas sehr Wichtiges gefunden zu haben, Dr. Grosch. Ja. Soll er ihm nicht auch von den beiden anderen Gruben auf dem Studentensportplatz in Nottingham erzählen? Noch nicht. Ich möchte erst wissen, was er hier so Aufregendes entdeckt hat. Hat jemand zufällig eine Taschenlampe bei sich? Leider nein. Ein Feuerzeug habe ich, wenn Ihnen das was nützt. Ah ja, sehr schön. Nachher vielleicht. Aber jetzt erst eine Frage. Bemerken Sie nicht etwas Ungewöhnliches in der Luft? Den Geruch, meinen Sie? Ja. Doch, ja. Es riecht ausgesprochen nach Teer. Da, aha, Teer. Sie haben es auch gerochen. Erst dachte ich, es sei Carbolineum oder irgendein Spritzmittel für die Obstbäume. Aber nein, meine Herren, es kommt aus diesem Erdloch. Ach, was denn? Von der grauen Asche hier? Ja, ist es Asche. Na, was denn sonst? Vielleicht kommen Sie mir jetzt mal mit dem Feuerzeug zur Hilfe. Dann hole ich Ihnen mal eine Probe. Na, warten Sie, Professor, lassen Sie mich das mal machen. Für mich ist es ein bisschen leichter. Danke. Na, langen Sie hin, Doktor. Ja, Deutsch. Ja, es geht schon. Aber ich glaube, es ist besser, ich leuchte Ihnen wenig. Ja. Ah, danke. Ja, so geht's besser. Halten Sie mich doch mal an der Jacke fest, Inspektor. Danke. So. Schon erledigt. Hier ist Ihre Probe, Professor. Ja, danke. Vielen Dank. Na, sehen Sie? Das ist keine so feine Substanz wie gewöhnlich Asche. Und es riecht. Nach Teer. Tja. Und wie? Ja. Und wenn Sie etwas davon zwischen den Fingern zerreiben, ist es nicht pulverig. Hier nehmen Sie auch mal ein bisschen. So. Ja, danke. Ja, aber ein wenig klebrig ist es. Was auf Öl- oder Harzgehalt schließen lässt. Ja, Sie haben recht, das ist richtig, ja. Ich konnte es mir nicht erklären, als ich die Feststellung machte heute Morgen. Aber ich bin ja leider Anthropologe, nicht Geologe. Und deswegen fuhr ich nach Nottingham. Ich hoffte mir dort von einem Freund Aufklärung zu verschaffen. Ah, ja. Nur leider umsonst, er war zu einer Sitzung nach London gefahren. Naja, soweit ich sehen kann, ist doch nicht weiter rätselhaft, Professor, was? Nein? Naja, ich kann mich zwar täuschen, ich bin auch kein Geologe, aber ich glaube, es handelt sich um Sandstein. Ja. Ja, um ölhaltigen Sandstein. Um ölhaltigen Sandstein? Ja, ich bin fast sicher. Na, das lässt sich ja leicht im Laboratorium feststellen. Warten Sie mal, hier habe ich sowieso noch zwei weitere Proben zur Analyse. Zwei weitere Proben? Mhm. Auch von hier? Nein, aus zwei ähnlichen Gruben, die der Inspektor und ich auf dem Universitätssportplatz in Nottingham entdeckt haben. Ich werde Ihnen das nachher erzählen. Erst müssen wir wohl den Inspektor nach Oakdean und Sie nach Hause bringen. Ihre Tochter wird Sie schon sehnlichst erwarten, Professor. Mein Vater hat sich hoffentlich bei Ihnen und dem Inspektor entschuldigt für all die Mühe, die er Ihnen gemacht hat. Ja, natürlich habe ich das getan. Hauptsache, er ist wohlbehalten wieder zurück. Nach unserer erfolglosen Suche heute Morgen fürchtete ich schon einen neuerlichen Fall von vermisstem Anthropologie-Professor. Über Sir William wissen Sie immer noch nichts, oder? Nein, leider nicht, obwohl sein Bild auf den Titelseiten aller Zeitungen erschienen ist und die gesamte Polizei nach ihm Ausschau hält. Und dieser junge Student, der ihn auf seinen Expeditionen in die Pyrenäen begleitet? David Ross, ja, der Arme hatte vor einer Woche einen Nervenzusammenbruch und musste in die Heilanstalt der Grauen Brüder gebracht werden. Und heute Nachmittag, als ich ihn dort besuchen wollte, war weggelaufen. Was? Weggelaufen? Ja, über die Feuerleiter aus dem Haus und mit einem Anstaltswagen auf und davon. Wir haben versucht, ihn zu verfolgen. Erst ist er uns entkommen, dann fanden wir glücklicherweise den Wagen an der Universität in Nottingham wieder. Sie haben ihn also schließlich erwischt? Nein, eben nicht. Einen Augenblick lang sahen wir ihn auf dem Sportplatz. Im nächsten Moment war er verschwunden. Das ist eine rätselhafte Geschichte. Es war allerdings schon sehr dunkel und außerdem versperrte uns eine dichte Hecke den Blick. Wir hörten plötzlich ein merkwürdiges Geräusch, eine Art Sirren. Ja, es war so eine Art Sirren, fast wie von einem hochtourigen Bohrer. Etwas Ähnliches hatte übrigens damals in Sir Williams Garten auch Cooper gehört. Und? Weiter? Ja, weiter. Kurz darauf einen markerschütternden Schrei. Und das war David Ross? Ja. Ja, ich glaube, ja. Ja, dann noch einmal dieses merkwürdige Sirren, aber bis der Inspektor und ich auf dem Sportplatz waren, da war Ross weg. Alles, was wir fanden, das war eine Grube. Eine Grube? Ja, eine Grube, ja. Wie die in Sir Williams Obst? Genauso groß, genau die gleiche Form. Und später, als wir das ganze Gelände absuchen ließen, fand sich nur wenige hundert Meter entfernt sogar noch eine zweite. Und beide strömten Teergeruch aus, wie die Grube in Sir Williams Garten? Ja. Und sie enthielten dieselben aschenartigen Rückstände, die ich, wie gesagt, für ölhaltigen Sandstein halte. Ach, Sie hatten doch diese Proben bei sich. Oh ja. Moment mal, hier. Ja, kann ich mal sehen, bitte. Hier habe ich sie in diesem Umschlag. Aha. Danke. So. Mhm. Mhm. Stimmt. Mhm. Ja, Sie sind offensichtlich identisch, bitte. Danke. Ich danke Ihnen. Ja, wirklich rätselhaft alles. Auf was Sie da von der Krankheit des jungen Ross erzählen. Wie kommt denn so ein junger Mensch schon zu einem Nervenzusammenbruch? Es scheint eine akute Angstneurose gewesen zu sein. Angstneurose? Ach du liebe Zeit, wovor denn Angst? Tja, wenn man das wüsste. Er muss merkwürdige Störungen gehabt haben. Was für Störungen? Er hat den Arzt zum Beispiel gefragt, ob er ihm eine Unterredung mit dem Premierminister verschaffen könne. Wir seien alle in großer Gefahr. Höchst sonderbar. Mhm. Miss Lomax, Sie haben mir doch von einem Vorfall erzählt, der sich abspielte, als Ross mit Sir William damals hier bei Ihnen zum Essen war. Erinnern Sie sich? Ja, was war denn das, Helen? Erinnerst du dich nicht, Vater? Das war doch, als wir über die frühen Höhlenmalereien in den Pyrenäen sprachen. Und ja, Ross sagte, das sei noch lange nicht alles, was dort gefunden worden sei. Darüber wurde doch Sir William richtig böse. Nein, nicht böse. Ein wenig ärgerlich wurde. Aber nein, die beiden haben sich nachher, als ich den Kaffee ins Wohnzimmer brachte, ernstlich gestritten. Nein, du übertreibst, meine Liebe. Sir William ist der friedfertigste aller Menschen. So. Was machen Sie jetzt mit Ihren Proben, Dr. Gooch? Ich werde feststellen, ob es sich wirklich um ölhaltigen Sandstein handelt. Die Universität Nottingham hat meines Wissens doch einen Lehrstuhl für Geologie. Ja, ja. Na, sehen Sie. Dort sollte sich die Frage doch rasch klären lassen. Und angenommen, Dr. Gooch, Sie haben recht. Was beweist Ihnen das? Vielleicht gar nichts. Wir müssen abwarten. Ja? Ah, Dr. Gooch. Namen des Pressen. Ja, bitte nur herein. Hoffentlich komme ich nicht zu früh. Nein, ich bin gleich fertig mit der Analyse. Das ist tatsächlich Sandstein. Ach, tatsächlich? Ich habe es mir genau unter dem Mikroskop angesehen. Mhm. Die typischen groben Körnchen ganz leicht zu identifizieren. Ah ja. Auch ziemlich ölhaltig. Mhm. Warten Sie mal, ich demonstriere es Ihnen mit einem sehr einfachen Versuch hier mit dem Bunsenbrenner. Ich zünde eine kleine Probe an. Sehen Sie? Eine rauchige, gelbe Flamme entsteht. Ja, ja. Und dazu kommt der Geruch fast wie Teer. Mhm. Das ist alles ganz eindeutig. Ja, Sie haben recht. Die genauen Daten über den relativ hohen Ölgehalt sehen Sie hier aus der Analyse. Ah ja. Und alle drei Proben sind mehr oder weniger identisch. Ja. Wo stammen Sie denn her? Aus unserer Gegend? Ja. Ach, das habe ich mir gleich gedacht. Warum? Oh, ich mache so ab und zu auch Analysen für Ölgesellschaften, von Versuchsbohrungen. Ach so, ja. Die Proben, die mir da gebracht werden, sind meist ganz ähnlich in der Zusammensetzung wie diese hier. Natürlich, in Nottinghamshire gibt es ja Ölvorkommen. Ja, sogar eine ganze Reihe. Wir haben eine ziemlich große Erdölindustrie. Sagen Sie, Mr. Preston, wissen Sie zufällig, was für ein Typ Bohrer hier hauptsächlich benutzt wird? Bohrer? Ja. Oh, Rollen-Meißelbohrer würde ich annehmen. Aber das kann ich Ihnen nicht sicher sagen, das ist nicht mein Gebiet. Natürlich nicht. Darüber können Sie sich aber leicht bei irgendeiner Bohrstelle informieren, wenn Sie es interessiert. Das ist eine Idee, ja. Ja, gleich in der Nähe von New York ist eine. Den Betriebsleiter dort, den kenne ich. Wie heißt er doch nochmal? Moment. Ach, Saunders. Saunders. Ja, richtig, Saunders. Ah, ja. Das ist ein Mann, der alles weiß. Falls Sie hingehen wollen, dann sagen Sie ihm bitte, ich hätte Sie geschickt. Detektiv also? Nein, Mr. Saunders, ich bin nicht Kriminalbeamter. Ich gehöre zum Innenministerium. Was? Innenministerium. Ich untersuche den Fall des verschwundenen Sir William Stacy, des bekannten Anthropologen. Sie haben vielleicht darüber gelesen. Ja, ja. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ich muss meinem Ingenieur dort etwas sagen. Ja, bitte, ja. Gehen Sie doch schon in mein Büro hinüber. Der weiße Bau da hinten, gleich beim Eingang. Da ist es ruhiger. Mr. Mr. Preston von der Nottingham-Universität meinte, Sie könnten mir vielleicht behilflich sein, Mr. Saunders. Mit Vergnügen, soweit ich das kann. Ja, Mr. Preston hat mir hier schon diese Proben als ölhaltigen Sandstein identifiziert. Darf ich mal sehen? Ja, natürlich, gerne, bitte. Ah, wo haben Sie die denn gefunden? Eine davon in Oak Dean, das ist ein Dorf in der Nähe von Redford. Und die anderen beiden auf dem Universitätsgelände in Nottingham. Sie scherzen, Dr. Gorge. Aber nein, nein, im Gegenteil, ist mein voller Ernst. Ja, ölhaltiger Sandstein ist es, ohne Zweifel. Aber merkwürdig, weder in Oak Dean noch in Nottingham ist meines Wissens je gebohrt worden. Ja, diese Proben stammen auch nicht aus Bohrlöchern, Mr. Saunders. Ich habe sie an der Oberfläche gefunden. Jetzt nehmen Sie mich aber wirklich auf den Arm. Nein. Wie käme ich denn dazu? Mr. Gorge, ich arbeite hier seit dem Beginn der Erdölbohrungen in Nottinghamshire. Ich kenne mich einigermaßen aus. Diese Proben, das kann ich Ihnen versichern, stammen aus einer Tiefe von mindestens 1000 Metern. Was? Wenn nicht sogar 1500. So tief? Aber... Die geologische Struktur unserer Gegend schließt ölhaltigen Sandstein in höheren Schichten, also näher der Oberfläche, vollkommen aus. Wie kann er dann offen zutage liegen? Genau, das wollte ich Sie gerade fragen. Also, ganz im Ernste. Wenn Sie Ihre Proben wenigstens in der Gegend einer Bohrstelle gefunden hätten, dann könnte man vielleicht noch sagen, die Sandkörner sind durch einen Bohrer irgendwie an die Oberfläche gefördert worden. Ja, ja, ja. Aber in Oak Dean und in der Nähe der Universität Nottingham... Von dort stammen jedenfalls die Proben, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Sagen Sie doch bitte, Mr. Saunders, ja? Mit wie großen Bohrern arbeiten Sie im Allgemeinen? Ich meine, Löcher von welchem Durchmesser bohren Ihre Maschinen? Das kommt darauf an. Bei Beginn der Bohrung, an der Oberfläche also, zwischen 300 bis 500 Millimeter. Aber je tiefer wir hinuntergehen, desto mehr stufen wir ab. Dann wird der Durchmesser immer kleiner, 150 bis 100 Millimeter. Ah, ja. Haben Sie je einen Bohrer gesehen, der Löcher im Durchmesser von 2 Metern bohrt? Was? 2 Meter? 2 Meter. Komm, das wäre phänomenal teuer. Warum fragen Sie? So, dann passen Sie mal auf, Mr. Saunders. Diesen Sandstein hier, den habe ich in Erdlöchern von 2 Meter Durchmesser und 75 Zentimeter Tiefe gefunden. Tatsächlich? Tatsächlich. Sind Sie sicher, Dr. Gorge? Da hat nicht jemand einen dummen Streich spielen wollen? Etwa die Studenten? Nein, das glaube ich nicht, nein. Tja, Ihre Proben sind Sandstein, der aus erheblicher Tiefe kommt. Verlassen Sie sich darauf. Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. Ja. Naja. Vielen Dank, Mr. Saunders. Ich bin Ihnen sehr verbunden. Sie sagten, Sie untersuchen den Fall Sir William Stacy, Dr. Gorge. Ja, das ist richtig, ja. Wenn man fragen darf, was hat das aber mit Ihren Fragen hier zu tun? Das weiß ich selbst noch nicht, Mr. Saunders. Wollen wir hoffen, ich finde über kurz oder lang die Antwort. Hallo? Dr. Gorge. Ja, wer spricht? Helen Lomax hier. Oh, ja. Guten Tag, Miss Lomax. Guten Tag. Störe ich Sie sehr? Aber nein. Ich habe mir vom Inspektor Adams sagen lassen, wo man Sie erreichen kann. Ich wusste nicht, ob Sie noch hier sind oder... Ja, ich habe fürs Erste meine Zelt in einem kleinen Hotel in Redford aufgeschlagen. Ach, sehr komfortabel ist es nicht, aber ist soweit ganz gemütlich. Was kann ich für Sie tun, Miss Lomax? Och, ich wollte nur wissen, ob Sie heute noch nach Oak Dean kommen. Wenn ja, würde ich Sie sehr gern sprechen. Ja, doch, ja. Vielleicht komme ich heute Nachmittag noch einmal nach Oak Dean hinüber. Hätten Sie Lust, zum Tee hierher zu kommen? Ja, aber sehr gerne. Vielen Dank. Um wie viel Uhr? Passt Ihnen 4 Uhr? Ja, ausgezeichnet. Also, dann bis später, ja? Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Fein, dass Sie schon da sind. Hallo, Miss Lomax. Gerade ist der Tee fertig. Das Es war aber sehr leichtsinnig von Ihnen, wenn ich nun aufgehalten worden wäre. Ich habe ihn erst überbrüht, als ich Ihren Wagen heraufkommen sah. Wollen Sie nicht Ihren Mantel dahin hängen? Ja, vielen Dank, sehr gerne. Bitte. So. Und jetzt gleich hier ins Wohnzimmer, ja? Bitte. Ist Ihr Herr Vater nicht zu Hause? Nein, er ist weggegangen. Eigentlich sollte ich ja sagen, schade. Nehmen Sie doch bitte Platz. Danke. Sie haben den gerade verpasst. Aber offen gestanden, ich wusste, dass er weggehen wollte heute Nachmittag. Und habe Sie deshalb angerufen. Sie tun ja ganz geheimnisvoll. Wirklich? Und dann ist das wahrscheinlich ansteckend. Wie meinen Sie das? Ach, so kam Ihr Vater heute vor. Kaum ein Wort hat er mit mir gesprochen. Von früh an. Wie möchten Sie Ihren Tee? Oh, bitte, nicht zu viel Milch, bitte. Danke. Ich wollte Sie sprechen, weil ich das Gefühl habe, irgendetwas bedrückt ihn. Und ich bin überzeugt, es hat mit Sir William Stacy zu tun. Ach, wirklich? Ich kann Ihnen nicht sagen, warum und wieso. Nennen Sie es meinetwegen weibliche Intuition, wenn Sie wollen. Bitte, wie soll ich es nennen? Weibliche Intuition. Daran glauben Sie wohl nicht, wie? Ja, ich habe immer den leisen Verdacht, Intuition ist eine Erfindung der Frauen, um sich den Männern überlegen zu fühlen. Sie halten nicht viel von Frauen. Ah, im Gegenteil, ich habe die größte Hochachtung vor Ihnen. Ich würde mir aber trotzdem an Ihrer Stelle keine allzu großen Sorgen um Ihren Herrn Vater machen. Sir Williams Verschwinden beunruhigt ihn natürlich. Wenn er Ihnen also ein wenig bedrückt erscheint, dann ist das doch kaum verwunderlich, oder? Ja, ja. Entschuldigen Sie mich. Ja, bitte sehr. Nehmen Sie sich doch noch einen Toast. Danke. Octane 239, ja? Ja, der ist hier, gewiss. Für Sie, Dr. Coach. Oh, für mich? Danke. Coach? Inspektor Adams. Oh, hallo, Inspektor. Ich dachte mir schon, dass Sie vielleicht in Octane sind. Ich habe ein Fernschreiben für Sie von Scotland Yard. Oh, ach so, ich bin also doch noch nicht ganz in Vergessenheit geraten, nicht? Sie möchten bitte sofort nach London kommen. Unterschrift Kommissar Grant. Ah. Wann ist denn das eingetroffen? Vor 10 Minuten. Aha. Vielen Dank, Inspektor. Ja, dann muss ich ja wohl gehen. Aber wir sehen uns sicher in den nächsten Tagen wieder. Adieu inzwischen. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Danke, Inspektor. Danke. Ja, es tut mir schrecklich leid, Miss Lomax, aber ich muss sofort nach London fahren. Der Kommissar möchte mich sprechen. Was ist denn passiert? Er hat mir über die Polizei in Redford ein Fernschreiben geschickt. Ich soll sofort kommen. Ach so. Nach meiner bisherigen Erfahrung heißt das, dass irgendjemand anfängt, die Geduld zu verlieren.